Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Vor 40 Jahren wurde Holocaust, die US-Serie, zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Das ist der Anlass, warum sie heute dort auch wieder zu sehen sein wird, ab heute Abend im Westdeutschen Rundfunk. Götz Ali, Sie sprachen gerade darüber, dass die Beschäftigung mit den Tätern oder mit denjenigen, die eigentlich dieses ganze nationalsozialistische System möglich gemacht haben und am Laufen gehalten haben und unterstützt haben, etwas ist, das wir in den Fokus nehmen sollten. Heute endet eine große Ausstellung, Bestandsaufnahme Gurlitt, die Sammlung des Cornelius Gurlitt aus den Händen seines Vaters Hildebrand Gurlitt, eines Mannes, der, das finde ich so faszinierend, auch an dieser Person und auch an dem, was wir vielleicht im Rückblick in der Geschichtsschreibung und der Beschreibung dieser Zeit sehen können, letztendlich eine ganz interessante Graufarbe in das alles hereinbringt. Ein Mann, der progressiv war, der Kunst gesammelt hat, Kunst der Moderne, und dann aber doch letztendlich mit zum Täter wurde, indem er mit dieser Kunst Geld gemacht hat, indem er sie sich einverleibt hat. Würden Sie sagen, dass Gurlitt ein Täter ist in diesem Sinne, wie Sie es gerade beschrieben haben? Naja, Gurlitt hat in diesem System funktioniert. Er war Experte. Er war angreifbar als nach dem Nürnberger Gesetz sogenannter Vierteljude. Er musste versuchen, von sich aus irgendwie durchzukommen. Das ist menschlich. Ja. Und der war in einer ganz anderen Position als irgendwelche Beamte im Innenministerium, die Kommentare zu den Nürnberger Gesetzen geschrieben hätten, etwa als Hans Klopke. Und insofern werfe ich diesem Hildebrand Gurlitt nichts vor. Immerhin hat er durch sein Sammeln einiges auch gerettet. Mhm. Ja. Das muss man sehen. Das muss man sehen. Und im Nachkriegsdeutschland diese Kunst wieder öffentlich gemacht, wieder den Menschen gezeigt. Also quasi eine Rückkehr in die Zivilisation mitbetrieben. Aber das finde ich, Herr Ali, ist für mich diese schwierige Frage, die sich wahrscheinlich auch ganz häufig heute stellt. Der Verlust der Freiheit und des Ausufern des Totalitären geschieht ja schrittweise. Das sind immer kleine Schritte, die passieren. Und es ist ja selten, dass etwas komplett über Nacht passiert. Und man ganz häufig in die Situation kommt, zu sagen, ich versuche, Schlimmeres zu verhindern. Oder das ist noch nicht so schlimm, dass ich wirklich einschreiten müsste. Und irgendwann ist die Situation da, wo man merkt, es ist eigentlich fast zu spät. Ja, das mag für Hildebrand Gurlitt alles zutreffen. Und ich weiß nicht, was er gedacht hat. Für ihn war wichtig, dass er auf seine Weise überlebt und da durchkommt. Das wird man ihm nicht verübeln dürfen. Eine ganz andere Sache ist, wenn ein Vollarier, in Anführungszeichen, und das waren nun mal die meisten Deutschen, sich unmittelbar für Hitler begeistert hat, wenn sie zu Massen in die Ausstellung Entartete Kunst gerannt sind, wenn die Regierung das Gefühl kriegen konnte, dass sie mit der Verfolgung der sogenannten Entarteten, dass sie da den Kern sozusagen der Volksseele trifft, die Zustimmung zu diesem System ganz schnell und einfach verbessern kann, dass wenn sie die Leute vom Bauhaus bekämpft, dass sie dann ganz Weimar hinter sich hat. Das ist doch eigentlich der viel interessantere Punkt. Und über den sollte man mehr sprechen. Und da es hier um Kunst geht, um gesammelte, auch zum Teil ja geraubte Kunst, das wird ja restituiert, soweit man das machen kann, das ist auch ganz selbstverständlich, muss man auch immer wieder sich klar machen, dass heute noch in Hunderttausenden deutschen Haushalten Raubgüter stehen, die Soldaten im Zweiten Weltkrieg geraubt haben, Bilder, es gibt gerade eine Auseinandersetzung mit Italien über diesen Punkt, aber vor allem auch in Polen, in der Sowjetunion, es sind Dinge geraubt worden in Massen, ja, und nach Hause getragen und geschickt worden von deutschen Soldaten, da macht man sich keinen Begriff. Und zudem ist das Eigentum der Juden versteigert und gekauft worden im Krieg. Und die Erben streiten sich darüber heute und tun so, als wären das alte familiäre Erbstücke. Und auch davon lenkt die Beschäftigung mit einem Gurlitt und dieser Sammlung leider ab. Viel wichtiger wäre, oder mindestens ebenso wichtig, dass man sich in den Familien fragt, woher kommt einiges? Und da gibt es viele Stücke, die man unter Verdacht haben kann. Wie wir erinnern, woran wir erinnern, das ist ein Politikum, weniger in Deutschland aktuell als in Polen. Das zeigt sich auch am Streit um das geplante Museum zum Warschauer Ghetto. Viele fürchten, dass die nationalkonservative Regierung auch dieses Projekt politisch aufladen könnte. Für dieses Museum zum Warschauer Ghetto hat der designierte Museumsdirektor nun den polnischstämmigen Jerusalemer Historiker Daniel Blattmann als Chefhistoriker gewinnen können. Und genau vor diesem Hintergrund gibt es vor allem in Israel Kritik. Blattmann lasse sich dafür, Zitat, polnische Geschichtsklitterung instrumentalisieren. Herr Ali, teilen Sie diese Befürchtung? Naja, ausgeschlossen ist das nicht. Mein Problem ist als Deutscher und deutscher Historiker, ich hacke nicht so gerne auf Polen rum. Und weil die deutsche Terrorherrschaft in Polen hat sich ja gegen Juden wie aber auch gegen die christliche Mehrheitsbevölkerung gerichtet, dass die kommunistische Herrschaft in Polen ist eine Folge des von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkriegs. All das muss man, glaube ich, in Rechnung stellen, wenn wir uns in äußern zu innenpolitischen polnischen Vorgängen. Mhm. Aber generell möchte ich sagen, in der Geschichtspolitik, ich halte es für ganz falsch, wenn der Staat sich einmischt. Ich glaube, auf die Dauer wird es sich auch nicht durchhalten lassen. Was an vielen Ecken in Polen im Moment sichtbar ist, ich habe auch das Jüdische Museum in Warschau besucht, so zu tun, als habe es den massiven polnischen Antisemitismus in der Zwischenkriegszeit, den von der katholischen Kirche insbesondere propagierten Antisemitismus und den von der Nationaldemokratischen Partei und ihrem Gründer Dmowski, der heute ein 6 Meter hohes Denkmal in Warschau bekommen hat, als habe es diesen Antisemitismus nicht gegeben und als habe der nichts zu tun mit dem, was damals im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Es war auch eine Grundlage, auf der die Deutschen ihre Mordpolitik ins Werk gesetzt haben. Und wenn man die Geschichte verstehen und aus ihr lernen will, dann muss man das mit in Zusammenhang setzen. Und ich habe versucht, das in meinem im vergangenen Jahr erschienenen Buch Europa gegen die Juden darzustellen für möglichst viele europäische Länder. Und ich habe bisher auch keine Kritik aus den einzelnen europäischen Ländern an diesem Buch gehört. Und das beruhigt mich eigentlich, das macht mich optimistisch. Und vielleicht gelingt es Herrn Blattmann, unabhängig von der polnischen Regierung, eine vernünftige museale Darstellung der Geschichte des Warschauer Ghettos. Und dazu gehört eben die christlich-polnische Umwelt auch, zu zeigen und darzustellen. Sie sind optimistisch. Ich habe optimistisch ein, ja, ist zu viel. Ich habe gesagt, vielleicht. Okay. Es. Vielleicht. Genau, dann sage ich Ihnen, wie mein Pessimismus begründet, oder vielmehr eine gewisse Traurigkeit, dass wir mehr als 70 Jahre nach dem Krieg, mehr als 70 Jahre nach dem Holocaust, scheinbar weiter weg sind, als wir es vielleicht mal waren, gemeinsam zu erinnern in Europa. Ja, aber Herr Frenzel, was heißt hier wir? Wir, also dieses Europa, das in verschiedensten Facetten und Verantwortlichkeiten. Die Deutschen unter Zwang müssen sich seit dem 8. Mai 1945 damit auseinandersetzen und tun das auch. In einem Land wie Polen war der Zweite Weltkrieg bis zum Ende des Kalten Krieges, also bis 1989/90, eingeeist. Seither hat sich da viel verändert. Und es gibt eine sehr ernstzunehmende polnische Geschichtswissenschaft. Es gibt auch Leute, ich habe ja Freunde dort, die sich mit dieser Vergangenheit sehr gründlich beschäftigen. Und die tun das nur seit knapp 30 Jahren. Und man wird ja sehen, wie es weitergeht. Ich halte die Zukunft in diesem Punkt für vollkommen offen. In Frankreich hat es gedauert, ich glaube bis 1995, bis der konservative Präsident Chirac aufgestanden ist und eine große Rede gehalten hat zur Beteiligung Frankreichs an der Verfolgung der französischen und Deportation der französischen Juden. Bis dahin waren die Archive in Frankreich gesperrt. Im demokratischen Frankreich, das seit 1945 Gelegenheit gehabt hätte, das zu tun. Also lassen wir auch Polen in dieser Richtung Zeit und warten ab, und fühlen uns vor allem nicht sozusagen moralisch überlegen.